Als Wirtschaftswachstum wird die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes eines Landes bezeichnet. Vor allem drei Faktoren beeinflussen das Wirtschaftswachstum: Arbeit, Kapital und technischer Fortschritt. Die arbeitende Bevölkerung eines Landes erstellt eine bestimmte Gütermenge, die abhängig von ihrem Arbeitseinsatz ist, aber auch von der Produktivität und dem Kapitaleinsatz. Nehmen wir an, dass Produktivität und Kapitaleinsatz konstant bleiben, dann hängen die Kosten zur Herstellung eines Gutes vom Arbeitseinsatz ab, der zur Herstellung des Gutes notwendig ist. Wird zum Beispiel für die Herstellung eines Kilos Birnen die doppelte Zeit benötigt wie für die Produktion eines Kilos Äpfel, dann liegt es nahe, dass der Hersteller für ein Kilo Birnen auch doppelt so viel Geld verlangt wie für ein Kilo Äpfel. Kann der Obstbauer durch das Anheuern zusätzlicher Arbeitskräfte seine Erntemenge steigern, dann steigt folglich die verfügbare Gütermenge und steigert das Bruttoinlandsprodukt, sofern der zusätzliche Verkauf von Birnen nicht dazu führt, dass die Konsumenten weniger Äpfel kaufen. Allerdings nutzt es dem Bauern wenig, wenn er einfach nur Leute einstellt. Er braucht vermutlich noch Dünger oder Schädlingsbekämpfungsmittel, eine Sortiermaschine oder eine Pflückhilfe. Somit fließt als zweiter Faktor neben der menschlichen Arbeitskraft Kapital in die Obstproduktion. Durch eine Pflückhilfe, zum Beispiel eine Leiter, können nun auch die Früchte ganz oben im Baum geerntet werden. Normalerweise hat man sie ignoriert, weil sie ohnehin von Schädlingen befallen sind, aber dank der neuen Schädlingsbekämpfungsmethoden sind die Früchte einwandfrei und können zum Verkauf angeboten werden. Damit würde das Bruttoinlandsprodukt nochmals gesteigert. Hat der Obstbauer jetzt einen genialen Einfall und entwickelt eine Methode, um die Herstellungskosten für ein Kilo Birnen zu halbieren, dann verdoppelt sich sein Gewinn. Der Bauer könnte nun seine Birnen billiger anbieten und versuchen, den anderen Obstbauern Marktanteile streitig zu machen, oder er nutzt den zusätzlichen Gewinn für andere Zwecke, zum Beispiel zur Ausdehnung seiner Produktion. Es ist also vor allem der technische Fortschritt, der die Produktivität steigert und dem Unternehmer zumindest kurzfristig zusätzliche Gewinne beschert. Die anderen Obstbauern werden natürlich alles dran setzen, um ihrerseits konkurrenzfähig zu bleiben und ebenfalls neue Produktionstechniken einführen. Dadurch sinkt der Preis für Birnen auf ein niedrigeres Niveau, wodurch wiederum die Nachfrage nach Birnen steigt. Die zusätzliche Nachfrage führt zu einem erneuten Preisanstieg und langfristig zu einem neuen Marktgleichgewichtspreis, der unter dem alten Gleichgewichtspreis vor Einführung der technischen Innovation liegt. Für das Bruttoinlandsprodukt bedeutet das, dass sowohl die Gütermenge als auch die Produktivität gestiegen sind, sofern, wie gesagt, die zusätzlich produzierte Birnenmenge nicht zu einem Rückgang der Apfelproduktion führt. In früheren Jahrhunderten war es immer so gewesen, dass eine Steigerung der Produktivität keine großen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hatte. Durch technischen Fortschritt arbeitslos gewordene Fuhrleute konnten problemlos eine Beschäftigung bei einer Eisenbahngesellschaft finden und arbeitslose Landarbeiter kamen in der Industrie unter. Heute ist es jedoch so, dass durch technischen Fortschritt zwar die Produktivität zunimmt, aber die freigesetzten Arbeitskräfte nicht automatisch in eine andere Tätigkeit übernommen werden. Auch ist es bei gesättigten Märkten häufig der Fall, dass eine zusätzlich produzierte Gütermenge nicht ohne weiteres abgesetzt werden kann und im ungünstigsten Fall zu einem Preisverfall für das betreffende Gut führen kann. Auch besteht die Möglichkeit, dass ein höherwertiges Gut ein anderes verdrängt. Es ist jedoch prinzipiell denkbar, Wirtschaftswachstum zu erzeugen durch Einsatz von mehr Arbeitskräften, mehr Kapital und technischen Innovationen. Man kann zwar die Obstproduktion durch den Einsatz von mehr Arbeitskräften steigern, allerdings nicht unbegrenzt. Die Obstplantage hat nun mal eine bestimmte Größe, eine Ausdehnung ist nur schwer möglich, weil Land nicht beliebig reproduzierbar ist und wenn die Zahl der möglichen Erntehelfer erreicht ist, bringt es nichts, wenn mehr Arbeitskräfte eingesetzt werden. Der Nutzenzuwachs jeder weiteren Arbeitskraft nimmt also ab. Man spricht deshalb vom abnehmenden Grenznutzen. Nicht viel anders ergeht es dem Kapitaleinsatz. Der Bauer kann zwar eine Sortiermaschine anschaffen, aber für eine zweite reicht vielleicht die zu erntende Obstmenge nicht. Zusätzlicher Dünger auf der Plantage führt zu einer Verseuchung des Grundwassers. Schädlingsbekämpfung ist auch nicht unbegrenzt möglich, denn die dadurch entstehenden Umweltschäden wiegen die Vorteile der Mehrproduktion wieder auf. Auch der Kapitaleinsatz ist dem Prinzip des abnehmenden Grenznutzens unterworfen, was sich in abnehmender Rentabilität einer Investition bemerkbar macht. Während die erste Eisenbahnstrecke noch gute Gewinne abwirft, muss sich die neu gebaute Konkurrenzstrecke mit weniger Profit zufrieden geben. Die Entwicklung neuer Produktionsmethoden ist meistens ebenfalls mit dem Einsatz von Arbeit und Kapital verbunden, weshalb sich auch für den technischen Fortschritt quantitative Grenzen ergeben. In der Regel übersteigen jedoch die Vorteile der Entwicklung neuer Methoden deren Entwicklungskosten. Demnach war es in der Vergangenheit der technische Fortschritt, der eine Ausdehnung der Produktion möglich gemacht hat, also die Ausdehnung der Produktionsmenge durch technische Innovationen bei gleichbleibender Arbeitskräftezahl und Kapitalausstattung. Mehrausgaben für neue Maschinen amortisierten sich durch die steigenden Gewinne. Die Dampfmaschine stellte Energie an jedem beliebigen Ort zur Verfügung und beendete die Abhängigkeit von Wind, Wasser und Muskelkraft. Heere von Arbeitern verdienten ihren Lebensunterhalt in Fabriken mit der Herstellung von Gütern, die mittels Eisenbahn und Dampfschiffen in die entlegensten Erdteile verkauft wurden. Aus diesem historischen Umfeld ist die neoklassische Wachstumstheorie entstanden. Im Gegensatz zur klassischen Wirtschaftstheorie legt sie den Schwerpunkt für die Erklärung von Wirtschaftswachstum nicht auf Ackerland, sondern auf Kapital, wobei mit dem Begriff Kapital langlebige Investitionsgüter gemeint sind, die ihrerseits zur Produktion von Konsumgütern dienen. Darunter fallen zum Beispiel Fabrikgebäude und Maschinen, aber auch Roh- und Hilfsstoffe. Ein weiterer Kernpunkt der neoklassischen Wachstumstheorie ist der Produktivitätszuwachs pro Arbeiter, der durch einen höheren Kapitaleinsatz pro Arbeiter erzeugt wird, aber vor allem durch technologische Innovationen. Der Einsatz technologischer Innovationen macht ja auch nur dann Sinn, wenn dadurch die Produktivität eines Arbeiters gesteigert wird, was früher allerdings auch mit einer Erhöhung der Löhne einherging. In der Vergangenheit war es in vielen Branchen, wie zum Beispiel der Landwirtschaft oder auch im Bankensektor, so, dass durch den Einsatz von Kapital in Form von neuen Maschinen Arbeitskräfte eingespart und die Produktivität der verbleibenden Arbeitskräfte vermehrt wurde. Mussten in früheren Zeiten mehrere Pferdegespanne eingesetzt werden, um eine bestimmte Feldgröße an einem Tag zu pflügen, reicht dafür heute ein Mann mit einem Traktor. In den Banken wurden zahlreiche Kassenschalter durch Geldautomaten ersetzt, die noch dazu rund um die Uhr geöffnet haben. Allerdings greift auch hier die Regel vom abnehmenden Grenznutzen. Zu viele Geldautomaten machen genauso wenig Sinn wie zu viele Kassenschalter. Mit jedem weiteren Geldautomaten sinkt die Rentabilität der Investition und produziert weniger Gewinne. Damit sinkt auch der Anreiz zu weiteren Investitionen. Mit jedem Kassenschalter steigen die Ausgaben für Löhne. Auch hier ist irgendwann die Grenze erreicht. Das Gleichgewicht bildet sich an dem Punkt, wo sich Kapitalakkumulation, Rentabilitätsrate und Lohnniveau die Waage halten. Dieser Punkt könnte allerdings durch technische Innovationen überwunden werden. Sollte jemand eine Möglichkeit finden, zum Beispiel die Produktivität von Geldautomaten zu steigern, beispielsweise dadurch, dass ihnen weitere Aufgaben übertragen werden und man nun auch Überweisungen und Einzahlungen am Geldautomaten abwickeln kann, dann wäre es denkbar, dass die Aufstellung weiterer Automaten rentabel wird. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass in dem Wettrennen zwischen abnehmendem Grenznutzen und technischer Innovation letztere fast immer den Sieg davongetragen hat. Übrigens müssen technische Innovationen nicht notwendigerweise nur zu mehr Kapitaleinsatz führen. Es gab und gibt auch Neuheiten und neue, vor allem wissenschaftliche Erkenntnisse, die den vermehrten Einsatz menschlicher Arbeitskraft notwendig machten. Als Beispiel sei der gesteigerte Einsatz externer Unternehmensberater seit den 1980er Jahren genannt. Auch gibt es heute Berufe, die noch vor wenigen Jahrzehnten undenkbar waren, wie zum Beispiel Umweltberater oder Netzwerkadministrator. Beide wurden erst durch den technischen Fortschritt geschaffen. Dennoch lässt sich nachweisen, dass der Kapitaleinsatz in der Produktion wesentlich stärker gestiegen ist als der Einsatz menschlicher Arbeitskräfte. Wer heute die Produktionshalle einer Autofabrik aufsucht, wird daran wesentlich weniger Menschen finden als vor etwa 20 Jahren. Die Gründe dafür liegen im geringeren Wachstum der Bevölkerung, welches unter den Wachstumsraten des Kapitalzuwachses liegt, und im hohen Zuwachs bei den Bruttolöhnen. Auch ist zu beachten, dass der Beitrag von Arbeit und Kapital unterschiedlich sein kann. Steigt der Arbeitseinsatz um 1% und der Kapitaleinsatz ebenfalls um 1%, dann kann sich die Produktivität bei gleichbleibender Technologie auch um 1% erhöhen. Jedoch müssen die beiden Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital nicht unbedingt in gleicher Weise die Produktivität steigern. Betrachtet man zum Beispiel die Lohnstruktur der USA in den 1990er Jahren, dann stellt man fest, dass 3/4 des Volkseinkommens durch Löhne erzielt wurde und nur 1/4 durch Kapitaleinsatz. Man könnte daraus schließen, dass der Beitrag von Arbeit 3-mal so hoch ist, jedoch nur, wenn man den technologischen Fortschritt für einen Moment außer Acht lässt. Trotz des vermehrten Kapitaleinsatzes haben sich Zinseinkommen und Profitraten im 20. Jahrhundert nicht wesentlich verändert. Ähnliches gilt für das Gleichgewicht zwischen Sparen und Investieren, welches bis in die 1980er Jahre relativ konstant war, sich dann aber durch die in der westlichen Welt ansteigende Staatsverschuldung verschoben hat. So finanzieren die USA heutzutage ihre Staatsverschuldung vornehmlich mit Krediten asiatischer Investoren. In den letzten 150 Jahren seit Beginn der industriellen Revolution war der technische Fortschritt der Motor der Entwicklung. Es gibt jedoch keine Garantie, dass dies so bleibt. Zumindest theoretisch besteht die Möglichkeit, dass die technologische Entwicklung irgendwann einmal zu einem Stillstand kommt und die Menschheit die nächsten 1000 Jahre auf einer bestimmten technologischen Entwicklungsstufe verharrt. Das würde dann auch bedeuten, dass die Produktivität nur eingeschränkt steigerbar wäre. Auch war in der Vergangenheit die technische Entwicklung keineswegs ein gleichmäßiger Fluss. Vielmehr war sie von starken Wellenbewegungen oder Innovationsschüben geprägt. Ebenso hat das weltweite Wirtschaftswachstum seit Anfang der 1970er Jahre nicht mehr die Dynamik der Frühzeit der Industrialisierung erreicht. Ein weiterer Hinweis darauf, dass der technische Fortschritt möglicherweise nicht ewig dauern wird. Außerdem haben technische Innovationen auch ihren Preis, zum Beispiel in Form von Entwicklungskosten. Möglichenfalls wird die Entwicklung neuer Technologien eines Tages einfach zu teuer. Wie aber würde eine Wirtschaft ohne technischen Fortschritt und ohne Wachstum aussehen? Nehmen wir an, der Stillstand würde heute einsetzen. Dann würde sich die technische Ausstattung der Menschheit auf dem heutigen Stand halten. Das heißt, unsere Welt würde die nächsten 1000 Jahre so aussehen wie heute. Fliegende Autos, Urlaub auf dem Mond oder schwebende Skateboards wären dann immer noch ein Fall für Science-Fiction-Filme. Die Wirtschaft würde nicht wachsen, sondern auf dem derzeitigen Stand bleiben. Aber die Versorgung mit Gütern wäre ja nach wie vor gewährleistet. Es käme halt nur nichts mehr hinzu. Diese Sicht beinhalten die gängigen Theorien. Sei es das klassisch-neoklassische oder das keynesianische Wirtschaftsmodell, in beiden spielt Wirtschaftswachstum kaum eine Rolle. Da jedoch neue technische Innovationen bereits auf ihre Einführung warten, zum Beispiel UMTS und Satellitentelefone, Wasserstoffautos oder Magnetschwebebahnen, ist mit einem technischen Stillstand nicht zu rechnen. Damit ist klar, dass es ein Wirtschaftswachstum geben wird, wenn auch im Vergleich zu früher ein eher bescheidenes. Die Möglichkeiten, Wirtschaftswachstum zu fördern, sind sehr begrenzt. Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass der beste Weg, Wachstum zu erzeugen, eine Erhöhung der Sparquote ist, die einhergeht mit einer Steigerung der Investitionen. Wenn ausreichend Kapital in Form von Spargeldern zur Verfügung steht, sinkt der Zinssatz, was wiederum zu einer Zunahme der Investitionen führt. Heutzutage steht ihm jedoch die hohe Staatsverschuldung im Wege, die einen erheblichen Teil des Investmentkapitals abschöpft und zur Finanzierung der Staatshaushalte verwendet. Es kommt zu einem sogenannten Crowding Out der Investoren zugunsten der Staatsverschuldung, was zusätzlich die Zinssätze nach oben treibt. Wirtschaftswachstum, also die Erhöhung des Bruttoinlandsproduktes, kann es außerdem nur geben, wenn auch eine Nachfrage nach zusätzlichen Gütern besteht. Dies ist nur dann der Fall, wenn entweder die Bevölkerung eines Landes zunimmt, wenn neue Produkte entwickelt werden, die jeder besitzen möchte, oder wenn die Auslandsnachfrage ansteigt. Ein Beispiel für ein neues Produkt ist die Einführung des Mobilfunks. Während Anfang der 1990er Jahre kaum jemand ein Mobiltelefon besaß, gehören Handys heute zum Alltag. Noch vor wenigen Jahren glaubte man, dass es ausreichen würde, die Steuern zu senken, um den Konsum anzukurbeln. Das ist zwar nicht falsch, denn natürlich wird niemand auch nur einen Finger rühren, wenn er fast sein ganzes Gehalt beim Finanzamt abliefern muss, übersieht jedoch, dass die Konsumneigung der Bevölkerung auch abhängt von ihren Zukunftserwartungen. Gehen die Menschen davon aus, aufgrund bevorstehender Rationalisierungsmaßnahmen der Firmen ihren Arbeitsplatz zu verlieren, dann werden nur wenige ihren Konsum ausweiten. Es gibt Politiker, die glauben, dass in solchen Fällen eine Art Werbekampagne für bessere Stimmung auch den Konsum im Lande beeinflussen könnte. Ungeachtet der Ähnlichkeit zu kommunistischen und anderen Werbebotschaften, wie sie zum Beispiel in der DDR üblich waren, wird dabei übersehen, dass die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes eben nicht unbegründet ist und sich eben nicht mit ein paar Werbeplakaten vertreiben lässt. Vom Widerspruch solcher Werbeplakate und der abendlichen Berichterstattung in den Nachrichten abgesehen. Fazit: Wachstum ist für das Funktionieren eines marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystems nicht unbedingt notwendig. Es gibt allerdings eine Art natürliches Wachstum durch den technischen Fortschritt. Nach dem Scheitern der in den 1980er Jahren populären Supply-Side-Economics ist klar, dass eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes auch und vor allem von den Erwartungen der Marktteilnehmer abhängt. Diese wiederum lassen sich nicht einfach so durch ein paar Werbeplakate manipulieren. Auch ist es heute nicht mehr so wie früher, dass Wachstum automatisch mehr Arbeitsplätze schafft. Freigesetzte Arbeitnehmer finden nicht mehr so leicht eine neue Stelle wie früher und Firmen können ihre Produktion und damit auch ihren Gewinn ausdehnen, ohne dass sie mehr Leute beschäftigen müssen.